Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 125 an Goethe. Die Horen, die mir diesmal die Zeit sehr lang gemacht haben, erfolgen hier. Zwei Exemplare haben sie von diesem Stücke noch gut. Cotta, dem der Kopf etwas unrecht stehen muß, hat mir nicht weniger als 7 Exemplare weniger eingepackt, und die er schickt, die auf Postpapier nämlich, sind alle schlecht konditioniert. Es ist mein Trost, dass mit dem neuen Jahrgang auch besser Papier genommen wird. Ich hörte lange nichts von ihnen und habe auch selbst lange geschwiegen. Das üble Wetter hat mich sehr gedrückt, so daß ich aus Nacht Tag und aus Tag Nacht machen mußte. Es ist auch jetzt noch nicht besser und die Arbeit geht langsam, aber sie ist mir unter den Händen wichtiger geworden, und ich hoffe, das neue Jahr meinerseits mit einem ziemlich interessanten Aufsatz zu eröffnen, wenn ich ihn bis dahin vollenden kann. Möchten Sie doch auch einen Ihrer Geister in dem neuen Jahrstück erscheinen lassen. Den stahlischen Aufsatz muß ich, der Varietät wegen, zum zweiten Stück liegen lassen, da alles von Dichtern und Dichtungstheorien handelt. Hier sendet der Musenalmanach ein kleines epigrammatisches Honorar. Es wird nicht hinreichen, die Zechinen zu ersetzen, die über den Epigrammen darauf gegangen sind. Aber das Übrige rechnen Sie auf die schönen Bettinen und Lasserten. Exemplare hat mir der dumme Mensch, der Michaelis, noch keine gesendet. Man sagt hier, dass Iffland nächste Woche in Weimar sein werde. Da wird ja Thalia und Melpomene recht frohlocken. Vielleicht bringen sie ihn einmal auch hierher. Es würde mich freuen, einen alten Bekannten wiederzusehen. Meine Frau grüßt aufs Beste, leben Sie heiter und tätig. Den 8. Dezember 1795, SCH. Nur 2 Worte erbitte mir auf einem besonderen Blatt über den Empfang für Michaelis. Die reitende Post sendet mir mein Paket zurück und will es des Geldes wegen nicht nehmen. Weil die fahrende Post erst montags abgeht, so sende ich einstweilen die Horen. Was für klägliche Postanstalten!